Dies ist mein letzter Wille. Dadurch werden alle früheren Testamente ungültig, was eigentlich unsinnig ist, weil es gar keine anderen gibt. Ich bin im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte, wiewohl nicht ganz meiner körperlichen. Ich vermache Victor Trenton, derzeit wohnhaft Rattlesnake Road 1567, mein Haus, sowie mein Bankkonto bei der First Sun Trust und des Weiteren mein Anlagenkonto bei Building the Future LLC. Mein Anwalt, den ich in dieser Sache nicht konsultiert habe, ist Nathan Rutherford in Palm Village. Eigenhändig ausgefertigt von Alita Marie Bell. Ganz unten hatte eine weitere Person unterschrieben, Roberto M. Garcia, Zeuge. Ich vergaß das Quietschen aus der Garage, vielleicht hat es auch aufgehört, und las den Brief vom Sterbebett, für mich war er das, noch einmal durch und ein drittes Mal. Dann schubste ich das Handy auf dem Tisch zu Pelle hinüber, ein bisschen heftiger als nötig. Er blockte es mit seiner wettergegerbten Hand wie einen Eishockey-Puck ab. Das ist verrückt. Sollte man meinen, was? Ich bin ihr doch nur zweimal begegnet, dreimal, wenn man die tote Mrs. Bell dazuzählt. Irgendeine Ahnung, warum sie Ihnen alles hinterlassen will? Nein, aber ich kann Sie beruhigen, dieses Schreiben hat vor keinem Nachlassgericht Bestand. Wahrscheinlich springen Ihre Erben erst mal im Dreieck, was aber völlig unnötig wäre, weil ich nie im Leben irgendwelche Ansprüche geltend machen würde. Roberto Garcia ist Inhaber der Firma Plant World, die sich um die Außenanlagen gekümmert hat. Ich weiß, die Fahrzeuge standen öfter in der Auffahrt. Bobby G. ist ebenfalls schon ewig und drei Tage hier auf der Insel. Wenn er sagt, sie hätte das in seinem Beisein verfasst, dann war das so. Ich habe bereits mit ihm gesprochen und er hat alles bestätigt. Allerdings hat sie es mit der Hand verdeckt, als es an seine Unterschrift ging, so dass er den Inhalt nicht lesen konnte. Das ändert nicht das Geringste. Meine Antwort kam klar heraus, obwohl sich meine gesamte Mundpartie wie nach einer örtlichen Betäubung anfühlte, wirklich eigenartig. Der Anwalt wird sich mit Ihren Angehörigen in Verbindung setzen und mit Nate Rutherford habe ich auch schon gesprochen, den kenne ich. Ewig und drei Tage, klar. Sie waren ja sehr rührig, Deputy Pelly. »Ich komme herum«, sagte er nicht ohne Stolz. »Nate berät Mrs. Bell schon...« Ewig und drei Tage wollte er diesmal wohl nicht verwenden und legte es ad acta. »Seit Jahrzehnten. Gleich nach dem Tod ihrer Kinder und ihres Mannes hat er praktisch all ihre Angelegenheiten übernommen. Sie war dazu sehr von Gram gebeugt, wie man so sagt. Und wissen Sie was? Er sagt, sie hätte gar keine Verwandten mehr.« »Quatsch, jeder hat irgendwo Verwandte. Donna, meine verstorbene Frau, hat sogar behauptet, ihre Familie gehe zurück auf Maria Stuart, also die Königin von Schottland. Auch ich bin mal zur Schule gegangen, Mr. Trenton. Wenn auch zu einer Zeit, wo Telefone noch Wählscheiben hatten und Autos keine Sicherheitsgurte. Ich wollte von Nate wissen, von welcher Erbschaftssumme wir bei der alten Dame reden, aber da hat er die Antwort verweigert. Jedenfalls dürfte allein für Haus und Grundstück, beste Lage, unverbaubarer Meerblick, ein hübscher Batzen zusammenkommen. Ich stand auf, spülte meine Kaffeetasse aus und füllte sie mit Wasser. Das verschaffte mir Zeit zum Nachdenken. Außerdem wollte ich horchen, was der Kinderwagen machte, aber der gab keinen Mucks von sich. Ich setzte mich wieder an den Tisch. »Wollen Sie im Ernst darauf hinaus, dass ich die alte Dame zu einem nicht kompetent verfassten Testament genötigt habe, um sie anschließend, was denn, umzubringen?« Sein Blick durchbohrte mich. »Das haben Sie gesagt, Mr. Trenton, nicht ich. Aber da Sie es schon ansprechen, haben Sie?« »Du lieber Himmel, nein. Ich habe mich zweimal mit ihr unterhalten und bin dabei ein bisschen auf ihre Schrullen eingegangen, das war alles. Und kurz darauf finde ich sie tot am Straßenrand. Wahrscheinlich Herzinfarkt, sie selber hat mir von ihren Herzproblemen erzählt.« »Also ich glaube nichts dergleichen, Mr. Trenton. Deshalb verlange ich auch keine offizielle Aussage von Ihnen. Aber Sie müssen zugeben, dass die Sache einen unschönen Beigeschmack hat, Mr. Trenton, den ich bzw. die hiesige Polizei nicht ignorieren kann. Die Frau setzt kurz vor ihrem Tod ein handschriftliches Testament auf, lässt das Ganze von einem Zeugen bestätigen und der Mann, der die Leiche entdeckt, ein nahezu Fremder, ist zugleich der Begünstigte.« Offenbar war sie nicht nur in Bezug auf ihre Jungs schräg, murmelte ich, wobei mir Delta Dawn wieder einfiel, das Lied, das Zane erwähnt hatte.